Advent, Advent, mein Herz, es brennt. Nach eins kommt zwei, die Zeit verrennt. Die Geschichte ist das, was man kennt. Doch erst nachdem im Innern es beginnt, die heiligen Weisen zu verstehen, wird Christus Testament neu auferstehen. Erst dann hast du die Macht in dir und kennst die Botschaft gegen Gier. Advent, Advent, mein Stern, er brennt, ihr alle könnt ihn tragen. Drum lasst uns feiern diesen Trend und unsere Kehlen laben. Es geht voran, Advent, Advent, die zweite Kerze, die da brennt. Die Zeit ist reif, der Boden bebt, es gibt nur ein.